Deutschlandfunk Kultur Interview. Die wichtigste Entscheidung wird das sein für Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt Premierministerin Theresa May über die morgige Entscheidung im Unterhaus über den Brexit morgen in London. Laut einem Redemanuskript für einen Auftritt vor Fabrikarbeitern hat jetzt Theresa May sich so geäußert, dass sie denkt, wenn das Parlament den Brexit morgen ablehnt, dann wird es nicht etwa einen No-Deal-Ausstieg geben, sondern dann hält sie den Stopp des EU-Austritts für wahrscheinlicher. Das ist natürlich, würde ich mal sagen, erstmal eine gute Nachricht, oder? Was sagen Sie, Frau Herrmann? Ja, das ist eigentlich das Szenario, das man von Anfang an hat kommen sehen. Also ich meine, mich würde es... Dass Großbritannien doch nicht austritt? Naja, sie sind ja formal ausgetreten, nicht? Sie haben den Austritt für den 29. März 2019 beantragt. Also formal werden sie rausgehen. Aber die Frage ist ja immer, das ist ja sozusagen nur das politisch-juristische, was wird sich faktisch ändern? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sich wirtschaftlich gar nichts ändert, sondern dass sie faktisch in der Zollunion bleiben und dass sie dafür dann auch weiter Beiträge an den EU-Haushalt zahlen müssen. Das wäre dann so ungefähr das Modell Norwegen. Und das ist das Einzige, was sich dann tatsächlich ändert. Zwei Dinge wären, nämlich das eine ist, dass sie nicht mehr jeden reinlassen müssen, der EU-Bürger ist. Also dass diese Freizügigkeit endet, dass sie selber entscheiden können, wer einwandern kann. Und dass sie im Gegenzug dafür eben nicht mehr in der EU formal beteiligt sind, also nicht mehr im EU-Parlament sitzen und natürlich auch nicht im EU-Rat. Also ja. Letzter Satz, das wäre für Großbritannien eine Verschlechterung, weil es würde faktisch bedeuten, dass sie die EU-Gesetze letztlich immer übernehmen müssen, weil sonst das mit der Zollunion und mit dem Binnenmarkt nicht funktioniert. Und sie können aber selber nicht mehr entscheiden. Ja, aber in letzter Zeit hatte man ja eher das Gefühl, dass viele das in Kauf genommen hätten oder in Kauf nehmen wollen, dass die Zölle wieder erhoben werden. Denn wenn es einen Ausstieg mit einem No-Deal gäbe, dann würden ja die Zölle direkt wieder erhoben. Und das ist ja auch jetzt das Szenario, dass dann zum Beispiel an den Häfen Chaos ausbrechen würde, weil da natürlich kein Hafen im Moment darauf vorbereitet ist. Ja, aber ich glaube, dass es da auch ein wirklich großes Missverständnis in der Öffentlichkeit gibt, worum es eigentlich geht bei der Zollunion, also oder bei den Zöllen. Es ist faktisch so, dass wir weltweit gar keine Zölle mehr haben. Also nicht nur innerhalb der EU keine Zölle, sondern wir haben zum Beispiel auch mit Japan, wenn die EU mit Japan handelt oder mit den USA, praktisch keine Zölle mehr. So, das heißt, wenn die Briten dann ihre Freihandelsabkommen abschließen würden, was ja ein wichtiger Punkt immer in der Diskussion in Großbritannien ist, dann würde sich beim Zoll gar nichts ändern. Das habe ich ganz anders gelesen. Also ich habe gelesen, dass wenn jetzt der No-Deal-Ausstieg kommt, dass dann direkt auf verschiedene Produkte, zum Beispiel Autos, 10% Zölle erhoben werden können. Das kann man machen. Müssen. Ja. Nee, das, ja, aber ob man das macht, ist, glaube ich, ist zweifelhaft. Also normalerweise, wie gesagt, die Autos in die USA werden auch weitgehend ohne Zoll verkauft. Ja, aber darüber wird ja gestritten. Ja, aber das Problem ist ein völlig anderes. Und nämlich der Zoll heute ist gar nicht mehr damit beschäftigt, Zoll zu erheben, sondern was er macht, ist die Umsatzsteuer an den Außengrenzen zu erheben. Und darum geht's. Das ist das eine große. Und das andere ist, der Zoll ist eine Art Polizei. Also es wird halt geguckt, dass keine Drogen reinkommen, dass nicht irgendwelche Tiere, die gar nicht gehandelt werden können, meinetwegen Leoparden oder sowas, sich da verstecken, dass es keine Plagiate gibt, die gehandelt werden. Das heißt, und diese polizeilichen Aufgaben, die führen dann dazu, das ist dann das Szenario, das tatsächlich kommt, dass wenn die Briten aussteigen und keine, nicht mehr diese gemeinsame Außengrenze haben, dann muss man natürlich anfangen zwischen Frankreich und Großbritannien, also am Ärmelkanal, da ständig zu kontrollieren. Das heißt, es, ja, also ja, das ist aber, was das ärgert Chaos mich. Zur Folge hat. Ja, wahnsinnig, dass es immer um diese angeblichen Zölle geht. Es gibt ja jetzt von EU-Seite auch diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir könnten uns eine Verschiebung des Austritts jetzt doch vorstellen. Das berichtet der Guardian unter Berufung auf hohe EU-Beamte. Das sind ja auch neue Töne, denn lange hatte man ja von EU-Seite gesagt, nee, Leute, jetzt haben wir das so ausgehandelt, jetzt soll es in diesem Zeitplan auch stattfinden. Nee, also das, die EU hat immer gesagt, von uns aus können wir es auch verschieben. Das Angebot an May, wenn ihr nicht zurande kommt, ich meine, dieses Szenario, dass das einfach nicht weitergeht in Westminster, das ist ja schon länger in Sicht, hat die EU immer gesagt, wir können uns auch eine Verschiebung des Ganzen vorstellen, unter der Bedingung, dass ihr weiterzahlt. Wir sprechen über den Brexit auch. Heute Morgen haben wir über ihn gesprochen, im Programm natürlich laufend. Der Schriftsteller John Lancaster hat in der Frühsendung gesagt, das, was wir jetzt erleben, seien Theaterdonner, diese Turbulenzen. Wir hören ihn mal. In the short to medium term, somewhere between a mistake and a disaster. Also kurz- und mittelfristig, denke ich, wird man merken, dass es ein Fehler war und dass es ein Desaster wird. Aber wenn man jetzt sehr viel langfristiger denkt, dann denke ich, wird Großbritannien wieder zurückkehren zur EU, in eine EU, die sich vielleicht ein bisschen verändert hat. Die Probleme um den Euro werden gelöst sein. Die EU wird sich etwas anders aufgestellt haben zu dem Punkt. Es wird mit Sicherheit auch einen Finanzminister der Europäischen Union bis dann geben. Und dann langfristig werden die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien etwa die sein, die sie auch vor dem Brexit waren. Und nichts macht das deutlicher als die demografische Entwicklung. Die Alten, die gegen die EU gewählt haben, werden nicht mehr so viel zu sagen haben wie die Jungen, die für die Europäische Union sind. Dann wird man das nur als eine unnötige Umleitung sehen, diesen Brexit. Also alles im Grunde nur Zeitverschwendung und viel Lärm um nichts. Also man muss sagen, John Lancaster ist wirklich ein super Autor und er hat ein Buch geschrieben, Capital, das kann ich wirklich jedem empfehlen, ist ganz großartig, über eine Straße in London, wie die sich so über die Jahre und Jahrzehnte verändert hat, auch durch den Finanzkapitalismus und durch diesen Druck auf die Mieten und Hauspreise. Und ich glaube, dass er auch politisch jetzt recht hat, also es ist, weil es gibt keinen Ausstieg aus Europa, also die Briten haben ja im Augenblick irgendwie offenbar das Gefühl, sie sind eine Insel, die irgendwie im Weltmeer schwimmt, weit weg von Europa, und dass sie da nochmal ihren Commonwealth da hochziehen könnten. Aber das ist ja gar nicht im Interesse der Commonwealth-Länder, also Kanada, Australien, die wollen ja nicht nur mit den Briten handeln, sondern vor allen Dingen mit der EU, denn die ist ja viel größer. Und das werden die Briten irgendwann merken, dass sie ja nicht eine Insel sind, sondern Teil von Europa. Und dann werden sie in der Tat zurückkehren. Und das, was wir jetzt erleben, er hat auch einen langen Vorlauf. Also die Briten sind 1957, als die EU gegründet wurde, oder damals EWG mit den römischen Verträgen, ja nicht eingestiegen, obwohl alle sie gefragt haben, ob wir sie mitmachen wollen, wollten die Briten nicht, weil sie hatten ja das Commonwealth. Dann ging es endlos hin und her. Schließlich sind die Briten doch 1973 eingestiegen, aber immer mit Vorbehalten. Also sie hatten immer das Gefühl, das ist so ein Club, wo man Mitglied werden kann und wieder aussteigen kann. Und jetzt wiederholt sich das eben nochmal. Mit wahrscheinlich dem Ausgang, sagen Sie, dass am Ende sich nichts ändert, genau, sondern dass die Briten dabei bleiben. Faktisch, ja.